بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir waren stehen geblieben bei den Gedenksprüchen nach Beenden des Gebets, und zwar hatten wir Al-Istighfar durchgenommen. Wir haben gesehen, wie oft der Gesandte عليه الصلاة والسلام Al-Istighfar aussprach und auch warum. Nach dem zum Istighfar, also damit man versteht, was ist der Grund, warum man Al-Istighfar ausspricht. Also warum bittet man um Vergebung nach einem Gottesdienst, nach einer Ibadah, wo man doch etwas Gutes getan hat. Denn vielleicht glauben viele, man bittet Allah um Vergebung nur nach Sünden. Aber dem ist nicht so, denn im Gebet, wie gesagt, kann man bestimmt oder wird man bestimmt Mängel haben, und man bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung für diese Mängel. Und was dieses belegt, ist der Hadith, den Ammar ibn Yasir radiallahu anhu berichtete über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Inna al-abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha, tus'uha, thumunuha, subu'uha, sudusuha, خمسها ربعها ثلثها نصفها. Wahrlich, ein Mann beendet das Gebet und er hat von seinem Gebet nur ein Zehntel, ein Neuntel, ein Achtel, ein Siebtel, ein Sechstel, ein Fünftel, ein Viertel, ein Drittel, die Hälfte. Das heißt, der Muslim bekommt am Ende seines Gebets nur die Belohnung, je nachdem wie die Demut war. War die Demut wenig, bekommst du weniger Lohn. War die Demut viel, bekommst du viel Lohn. Und das zeigt natürlich, dass jemand, wenn er fertig ist mit dem Gebet, dass er natürlich Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bittet, wenn er nur ein Zehntel bekommen sollte der Belohnung, weil sein Gebet ebenso schlecht ist. Und viele denken, jedes Gebet, das ich gebetet habe, bekomme ich 100% belohnt. Und das ist eben nicht so. Sondern du wirst nur belohnt, je mehr du dich beschäftigt hast mit den Aussagen und den Taten und den Gedenksprüchen in diesem Gebet. Aber wenn du Al-Fatiha liest und du hast keine Sekunde nachgedacht über Al-Fatiha, die hast du gelesen und sagst, oh, Allah, ist schon fertig, die Fatiha. Und dann liest du irgendeine Ayah und du weißt gar nicht, was habe ich denn gerade nach Al-Fatiha gelesen. Und du machst Rukur und du weißt nicht, wie viele Mal habe ich denn Subhana Rabbi al-Azim gesagt. Weil das, du machst das aus Routine. Du machst es nicht, weil du an Allah gerade denkst, weil du Allah Azza wa Jal gerade fürchtest und liebst und auf das Paradies hoffst und Jahannam fürchtest. Nein. Sondern du betest, weil du musst beten. Eigentlich wäre es viel lieber für dich, wenn das Gebet keine Pflicht wäre. Aber was soll's, jetzt ist es halt Pflicht. Ne? Also reiße ich mich mal zusammen und bete. Wer so betet, der braucht sich natürlich nicht zu wundern, dass am Ende sein Gebet erstens nichts nützt, dass er die Sünden weiterhin macht. Denn Allah Azza wa Jal hat ja uns versprochen, das Gebet hindert vor dem Verwerflichen und vor den Sünden, dem Schädlichen. Aber das ist nur der Fall, wenn ich auch richtig bete, wenn ich aufrichtig bete, wenn ich demütig bete, wenn ich bete und ich vergegenwärtige mir alle Bedeutungen, alle Angelegenheiten, die in diesem Gebet steckt. Und dieser Hadith, noch einmal, den wir gerade gehört haben, zeigt, wie sehr wir uns anstrengen müssen, bei Allah um Vergebung zu bitten für unser mangelhaftes Beten. Denn es gibt tatsächlich Menschen, die wissen nicht mal, da wird die Frage gestellt, ja, ich habe gebetet und ich weiß nicht, ob ich den ersten Takbir gemacht habe oder nicht. Wo war dein Herz? Du weißt nicht, ob du das Gebet überhaupt begonnen hast oder nicht. Das heißt, er stand da und denkt über irgendetwas anderes und auf einmal war er bei Qulhu Allahu Ahad. Habe ich überhaupt Allahu Akbar gesagt? Und das ist natürlich ein Anzeichen dafür, dass dieses Herz im Gebet nicht gegenwärtig war. Es war nicht anwesend. Das Herz hat eine Wanderung begonnen, irgendwo in der Dunya, irgendwo in den Versuchungen, irgendwo in den Begierden. Es war aber nicht anwesend bei diesen Menschen. Es hat nicht, es stand nicht Richtung Qibla. Es hat sich nicht gereinigt, dieses Herz. Zwar hat dieser Mensch vielleicht seinen Körper gereinigt, sein Körper stand Richtung Qibla, aber sein Herz nicht. Und diese Angelegenheit, also dass wir um Vergebung bitten nach einem Gottesdienst, findet nicht nur im Gebet statt, sondern auch bei der Pilgerfahrt. Allah Azza wa Jalla sagte dazu: "Thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Hierauf strömt weiter, woher die anderen Menschen weiter strömen, also am Ende der Hajj, und bittet Allah um Vergebung. Allah ist allvergebend und barmherzig. Warum bitten wir auch nach der Pilgerfahrt um Vergebung? Natürlich, weil wir wissen, wir hatten viele Mängel. Vielleicht haben wir uns nicht so angestrengt, wie es sein sollte. Vielleicht hätten wir viel mehr machen können. Und diese Mängel sind natürlich Gründe dafür, dass die Belohnung weniger wird. Und wir bitten Allah, uns zu vergeben, sodass er die Belohnung mehrt. Nach dem Istighfar, also nachdem du sagst, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, und noch einmal, hierbei soll der Muslim Astaghfirullah aus seinem Herzen sagen. Nicht Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, und das war's so ganz schnell, sondern oder gar unterlassen. Viele und machen das gar nicht. Viele sagen, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, und tschüss. Und dann kommt gar nichts mehr. Als ob sie sich sicher sind, das war das beste Gebet, besser geht's überhaupt nicht. Ja, was will man überhaupt von mir? Das ist natürlich gegenüber Allah unverschämt. Ja. Sondern, stell dir mal vor, du bist auf der Arbeit und dein Arbeitgeber sagt dir mal, können Sie gerade mal diese Arbeit verrichten? Und dann machst du das irgendwie, tschüss und weg bist du. Was sollen der halten von dir? Sagt er, das ist aber wirklich ein super Mitarbeiter, der hat ein super Gewissen und auf den ich es verlasse. Oder sagt er dir, viel Spaß morgen bei der Arbeitssuche. Ja? Und genauso ist es bei Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du eine Arbeit, eine Aufgabe verrichtest und dann tschüss, lass mich bloß in Ruhe. Wie willst du denn dann, dass Allah azza wa jalla dich liebt und dass Allah subhanahu wa ta'ala dich lobt und dass Allah subhanahu wa ta'ala dich leitet zum Rechten, wenn du es nicht willst? Du hast die Nase voll vom Gebet. Du willst überhaupt nicht beten. Nur mit Ach und Krach kannst du dich zusammenreißen. Allah braucht dich nicht. Also wenn du nicht willst, bitteschön. Und das ist das, wovor man Angst haben muss. Dass Allah mich gar nicht will. Dass Allah Azza wa Jalla nicht mich vorbereitet für den Eintritt ins Paradies, sondern die anderen und nicht mich. Und das ist etwas, wovor ein Mensch Angst haben muss. Nachdem er diesen Istighfar ausspricht, sagt man, so wie Thauban radiallahu anhu berichtet hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. O Allah, du bist der Friede und von dir kommt der Friede, segensreich bist du, o Besitzer von Majestät und Ehre. As-Salam ist ein Name Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Name bedeutet, also hat zwei Bedeutungen. Einmal beschreibt dieser Name Allah, also eine Wesenseigenschaft Allahs tabaraka wa ta'ala. Und einmal beschreibt er eine Handlung Allahs. Die Wesenseigenschaft Allahs ist der Unversehrt. Also er hat keine Mängel, er hat keine Fehler. Sondern er ist vollkommen, subhanahu wa ta'ala. Also er selbst ist unversehrt. Salima min An-Naqs, sagen wir. Also er ist frei, unversehrt von jeglicher Unvollkommenheit. Subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Wesenseigenschaft. Und er hat, As-Salam deutet auch auf eine Handlung hin. Und das ist, dass er eben die Menschen zur Unversehrtheit bringt. Dass er die Menschen schützt. Dass er den Menschen beisteht, subhanahu wa ta'ala. Al-Imam ibn Kathir, rahimahullah, sagte zur Bedeutung dieses Namens, das heißt, der unversehrt ist von jeglichen Mängeln und Fehlern, da er vollkommen in seinem Wesen, seinen Eigenschaften und seinen Taten ist. Und Al-Imam ibn Qayyim, rahimahullah, erwähnte zwei Bedeutungen. Zum einen, dass er der Unversehrte von jeglichen Mängeln ist. Zum anderen, dass er die Quelle des Friedens und der Sicherheit ist. Das heißt, wenn du Sicherheit verlangst, dann verlange sie von Allah. Salam, Friede kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn er ist derjenige, der die Menschen lenkt. Er ist derjenige, der dich schützen kann. Und deswegen sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu Ibn Abbas, und wisse, wenn die Menschheit sich versammelt, um dir zu schaden, dann werden sie dir nur schaden durch das, was Allah vorgeschrieben hat. Und wisse, wenn die Menschheit sich versammelt, dass sie dir nutzen, dann werden sie dir nur nutzen, so wie es Allah vorgeschrieben hat. Das heißt, es wird nichts eintreten, was Allah azza wa jalla nicht vorgeschrieben hat. Und deswegen fürchtet der Muslim keinen Menschen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Man nimmt sich in Acht, ja. Das ist wieder was anderes. Es gibt einen Unterschied zwischen Furcht und Acht nehmen. Ich weiß, der Mensch kann mir nichts tun, außer wenn es Allah vorgeschrieben hat. Aber das heißt nicht, dass ich schlafen gehe und natürlich nicht mich in Acht nehme. Wenn ich weiß, es gibt eine Strecke, eine Straße, dort gibt's Diebe, dann wäre es falsch zu sagen, ich fürchte nur Allah, bitteschön. Ja, fürchte nur Allah, aber nimm dich auch in Acht. Das sind zwei Aspekte, die immer beachtet werden müssen. Und weil Allah As-Salam ist und weil der größte Friede im Paradies stattfinden wird, weil dort wirst du keine Furcht haben, keine Angst haben, kein Bangen gibt es im Paradies, und deswegen wurde das Paradies Haus des Friedens genannt, beziehungsweise Haus der Unversehrtheit. Allah Azza wa Jalla sagte, لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Für sie gibt es die Wohnstätte des Friedens bei ihrem Herrn. Er ist ihr Schutzherr für das, was sie zu tun pflegte. Und Allah Azza wa Jalla sagte auch, وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah lädt zur Wohnstätte des Friedens ein und leitet, wen er will, zu einem geraden Weg. Und ebenso werden die Bewohner des Paradieses mit diesem Gruß empfangen. Allah Azza wa Jal sagte, جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. Die Gärten Edens, in die sie eingehen werden, sie und diejenigen, die rechtschaffen waren von ihren Vätern, ihren Gattinnen und ihren Nachkommenschaften, und die Engel treten zu ihnen ein durch alle Tore, Friede sei auf euch dafür, dass ihr geduldig wart. Wie trefflich ist die endgültige Wohnstätte. Und deswegen bittet der Muslim nun nach dem Gebet, ich habe gebetet, ich bitte Allah um Vergebung für meine Mängel im Gebet. Was möchte ich? Ich möchte ins Paradies. O Allah, du bist der Friede. Und nur von dir kommt dieser Friede. Also verhilf mir dazu. Hilf mir, dass du mich gnädig behandelst durch deinen Frieden. Und hilf mir, dass ich ins Paradies eingelange, eben die Wohnstätte des Friedens. Und hilf mir, dass ich Yawm al-Qiyamah dann begrüßt werde von den Engeln mit dem Gruß des Friedens. Das heißt, wenn du sagst, Allahumma anta as-salam, erinnere dich jetzt, as-salam, Allah ist as-salam, er ist frei von Fehlern und Allah ist derjenige, der mich beschützen kann. Allahumma anta as-salam, also du bist der Unversehrte, wa minka as-salam, und du bist der Beschützer und derjenige, der Unversehrtheit schenkt und gibt. Also, was möchtest du? Du möchtest ins Paradies, in Darussalam eintreten. Dann sagt der Betende weiter, segensreich bist du, o Besitzer von Majestät und Ehre, tabarakta, ya dhal jalali wal ikram. Am Ende dieses Gedenkspruchs preist man Allah subhanahu wa ta'ala mit zwei weiteren Namen. Auf der einen Seite wird Allah in seiner Hoheit gepriesen, in seiner Majestät, al-jalal, tabarakta ya dhal jalali. Al-Jalal ist die Erhabenheit, die Hoheit, die Vollkommenheit, die Majestät, die Vortrefflichkeit, die Herrlichkeit Allahs, tabaraka wa ta'ala. Denn zu den Namen Allahs gehört ebenfalls Al-Jalil. Tabarakta ya dhal-Jalali, also du Besitzer der Majestät, denn ein Name Allahs ist Al-Jalilu subhanahu wa ta'ala, der Hoheitliche. Der Majestätische, subhanahu wa ta'ala. Ibn Manzur sagte zu diesen Namen, die Hoheit Allahs ist seine Erhabenheit. Seine Erhabenheit über alles. Seine Erhabenheit in seinem Wesen, subhanahu wa ta'ala, dass er über dem Himmel ist. Seine Erhabenheit über jegliche Mängel. Seine Erhabenheit über jegliche Abhängigkeit. Seine Erhabenheit über jegliche Fehler. Allah ist erhaben über alles. Jalla wa ala. Und Al-Ikram, ya dhal jalali wal ikram, und ein Name Allahs Azza wa Jal ist Al-Karim, subhanahu wa ta'ala, der Gütige, also derjenige, der Gunst erweist, derjenige, der gibt, auch wenn ihm nicht gehorcht wird, subhanahu wa ta'ala, wir sündigen, und doch gibt Allah subhanahu wa ta'ala weiterhin seine Gaben an uns, möge Allah Azza wa Jal uns allen vergeben. Und zu den Gedenksprüchen nach dem Gebet gehören auch 33 Mal Subhanallah, Alhamdulillah und Allahu Akbar zu sagen, denn Abu Huraira überlieferte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man sabbaha dubura kulli salatin thalathan wa thalathin, wa kabbara thalathan wa thalathin, wa hamida thalathan wa thalathin, wa qala tamam al-mi'ah, la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, وهو على كل شيء قدير غفر الله له ما عمل وإن كانت ذنوبه مثل زبد البحر. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer nach jedem Gebet 33 Mal Allah preist, 33 Mal Allah lobt und 33 Mal Allah rühmt, dies sind 99, und zum 100. sagt, ich bezeuge, dass es keinen gibt, dem zu Recht gedient wird, außer Allah, dem Einzigen, der keinen Teilhabe hat, der die Herrschaft besitzt und den Lob, und er ist zu allem imstande, dem werden seine Sünden vergeben, selbst wenn sie wie Schaum wären, wie der Schaum des Meeres wären. Hier haben wir schon wieder eine herrliche Möglichkeit, von unseren Sünden loszukommen, dass Allah Azza wa Jal unsere Sünden vergibt, indem wir diese Aussage machen. Leider gibt es einige, viele Menschen, die das machen, aber in Lichtgeschwindigkeit. Du kannst das nicht entziffern. Was sagt er da? Was nuschelt dieser Mensch da vor sich hin? Also ein Muslim, wenn er diese Gedenksprüche nun sagt nach dem Gebet, noch einmal, auch nach dem Gebet muss man den Verstand weiter einschalten und weiter benutzen und weiter nachdenken. Du sagst Subhanallah und erinnerst dich an die Herrlichkeit Allahs, an die Macht Allahs, die Gewaltigkeit Allahs Azza wa Jal, die Hoheit Allahs Subhanahu wa Ta'ala. Erinnere dich an irgendeine gewaltige Sache, die dir widerfahren ist. Du sagst Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Also sagen und denken. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Und er denkt über, und das Allerbeste sind ja diejenigen, die dabei reden. Also der macht dann so, oder mit seiner Gebetskette macht er dann so, und wie geht's, alles klar, und was rechnest du gerade, wie viele Wörter du sagst, oder Subhanallah. Es gibt wirklich solche Leute, die machen dann einfach nur so und reden über was anderes. oder du siehst sie so machen. Subhanallah, also ich verstehe nicht, in welcher Geschwindigkeit sagen die das? Ja? Und deswegen, barakallahu fikum, wenn du sagst, Alhamdulillah, du hast doch unzählige Gründe für Dankbarkeit, also dass du dich bedankst bei Allah Azza wa Jalla, Alhamdulillah, ich bin gesund. Alhamdulillah, ich kann meinen Daumen bewegen. Alhamdulillah, ich bewege gerade meinen kleinen Finger. Alhamdulillah, ich habe gerade gebetet. Alhamdulillah, du sagst das natürlich nicht, du sagst nur Alhamdulillah, aber du denkst, warum bedanke ich mich bei Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah, ich bin ein Muslim. Alhamdulillah, ich habe heute eingekauft. Alhamdulillah, ich habe heute gelernt. Alhamdulillah, ich konnte heute gehen. Alhamdulillah, ich kann noch atmen. Alhamdulillah, ich muss keine Dialyse machen. Alhamdulillah, und so weiter und so fort. Du hast doch zigtausend Gründe, unzählige Gründe, um dich bei Allah subhanahu wa ta'ala zu bedanken. Und deswegen, wenn du Alhamdulillah sagst, denke an etwas, für das du dich bedankst. Alhamdulillah für was? Alhamdulillah für was? Denke an einige Sachen und dann genießt du das auch. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Warum? Weil du merkst, hey, ich hab die gehabt und ich hab die gehabt und ich hab die und die auch noch und die auch noch. Das heißt, du wirst dann Allah so dermaßen lieben, dass er dir so viele Gaben gegeben hat, für die du dich bedanken darfst. Und genauso, wenn du Allahu Akbar sagst. Allahu Akbar, er ist mächtiger als jeder. Allahu Akbar, er wird die Muslime unterstützen. Allahu Akbar, er ist der Herrliche. Allahu Akbar, er braucht uns nicht. Allahu Akbar und so weiter und so fort. Denke darüber nach, was du da sagst. Und vergeude diese Chance nicht, dass die Sünden vergebe. Wenn du das sagst, werden deine Sünden vergeben. Hast du keine Sünden. Noch einmal, außer bei den großen Sünden, da brauchen wir was zusätzlich? Eine Dosis Reue. Tauba. Da muss man dieses Medikament Dhikr mit dem Medikament Reue vermischen, erst dann hat es eine Wirkung. Aber die kleinen Sünden, die keine großen Sünden sind, und es gibt nicht nur 7 große Sünden. Einige denken, es gibt nur 7 große Sünden. Eben das Shirku Billah und das Sihr und das schlechte Verhalten gegenüber die Eltern und Alkohol trinken und Zinsen und Falschaussage und Menschen den Sinner zu bezichtigen und so weiter und so fort. Nicht nur das. Es gibt viel mehr große Sünden. Ja, zum Beispiel Augenbrauen zupfen. Für Männer und für Frauen, das ist eine große Sünde. Zum Beispiel, Allahu A'lam, was denn noch? Es gibt zahlreiche. Es gibt ein Werk, Az-Zawajir an Iqtiraf al-Kaba'ir, das sind 2 Bände. Ja. 2 Bände voller großer Sünde, nicht kleine Sünden. Das heißt, Barakallahu fikum, es gibt nicht nur diese 7, die nennt man Al-Mubiqat. Al-Mubiqat, das sind, auf Deutsch könnte man sagen, die Todsünden. Also das sind die schlimmsten. Warum? Sie sind diejenigen, die dich in die Hölle bringen. Sondern es gibt noch mehrere große Sünden. Die kleinen Sünden, die werden vergeben durch diese guten Taten. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا und folge nach einer Sünde mit einer guten Tat, so wird diese Sünde gelöscht. Aber bei den großen Sünden müssen wir es bereuen. Wir müssen es bedauern. Es muss uns leid tun, dass wir Allah Azza wa Jalla nicht respektiert haben. Aber auf jeden Fall, wenn du diese Adhkar sagst nach dem Gebet, dann wirst du bi'idhnillah frei von deinen Sünden sein, wenn dein Ikhlas, wenn die Aufrichtigkeit da ist und wenn die Reue richtig ist. Und deswegen ist es schade, dass sehr viele Muslime dies vernachlässigen oder es aussprechen und es gefällt ihnen gar nicht. Sie wollen das gar nicht. Oh nee, jetzt muss ich anders. Okay, es war anders. Wer so betet und wer nach dem Gebet so Adhkar ausspricht, der braucht sich nicht wundern, wenn er sich freut, endlich wieder die Sünde zu begehen. Aber stell dir mal vor, von Vorbeginn des Gebets, von deinem Wudu, von deiner Kleidung, vom Adhan aus, trainierst du dein Herz. Und du erziehst dein Herz bis nach Ende des Gebets. Wer hat dann noch Lust auf eine Sünde? Wer hat dann noch Begierde, eine Sünde zu tun? Aber es hält nicht natürlich bis zur Ewigkeit an, dieses Gefühl. Und deswegen ist es eine Gnade Allahs, ein Geschenk Allahs, dass er uns nicht 5 Gebete auf einmal beten ließ, sondern auf den Tag verteilt. Ja, das Beispiel, das ich immer erwähne, stellen wir uns vor, jemand nimmt ein Bad, und zwar 2 Stunden lang, bevor er zur Arbeit geht. 2 Stunden mit sämtlichen Kräutern und Mitteln und was und was weiß ich, was da alles gibt. Und dann geht er auf den Bau. So, und dann kommt er um 18 Uhr nach Hause. Wird er dreckig sein oder nicht? Aber natürlich, wo sind die Kräuter? Die sind schon weg. Aber wenn jetzt jemand 10 Minuten morgens, bevor er zur Arbeit geht, duscht und dann in der Mittagspause nochmal duscht und dann kurz vor Schluss nochmal duscht und dann, wenn er daheim ist, nochmal duscht, ist er dann sauber? Natürlich. Und so ist es mit dem Gebet. Stell dir vor, du betest alle Gebete an einem Zeitpunkt. Ja, und was ist mit den Sünden am Tag verteilt? Wann sollen die weg? Diese werden hartnäckig sein, die gehen dann nämlich nicht mehr so leicht weg, diese Sünden. Genauso wie der Schmutz, wenn er trocknet und wenn er längere Zeit bleibt, hartnäckig ist, dann brauchst du schon, Allahu a'lam, wie diese Bleichmittel da alle heißen. Ja? Und genauso ist es mit dem Gebet. Wenn du mehrere Gebete auf den Tag verteilt betest, wirst du wieder in der rein sein. Insbesondere, wenn du vor dem Gebet, während dem Gebet, nach dem Gebet aufrichtig, demütig betest, wenn du all das machst, womit man die Sünden wegbekommt, dann natürlich umso mehr. Eine weitere Sunna nach dem Gebet ist Ayatul Kursi zu lesen. Die gewaltigste Ayah im Koran. Ayatul Kursi ist die Ayah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen und Beständigen. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer ist es denn, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt. Sie aber umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde, und ihre Behütung beschwert ihn nicht. Er ist der Erhabene und Allgewaltige. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anh sagte, dass der Prophet alayhi salatu wassalam sagte: Ya Aba al-Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qala, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala ya Aba al-Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qala, qultu الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: O Abu al-Munzir, weißt du, welcher Vers aus dem Koran der gewaltigste ist? Ich sagte: Allah und sein Gesandter wissen es besser. Er sagte: O Abu al-Munzir, weißt du, welcher Vers aus dem Koran der gewaltigste ist? Ich sagte, Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen und Beständigen. Also die Ayah, Allahu la ilaha illa hu al-hayy al-qayyum. Da schlug er mir auf meine Brust und sagte, bei Allah möge dein Wissen gesegnet sein. Oder mögest du dich erfreuen durch dein Wissen. Oder Glückwunsch für dein Wissen. Der Gelehrte Ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, sagte bezüglich dieser Ayah: Diese Ayah beinhaltet die Bestätigung der Einzigkeit Allahs in seinem Recht der Anbetung, in seiner Herrschaft, sowie in seinen Namen und Eigenschaften. Also diese Ayah beinhaltet die 3 Arten des Tawhid. Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Rububiyya und Tawhid al-Asma' wa-Sifat. Ebenfalls beinhaltet es seine umfassende Herrschaft, sein umfassendes Wissen und seine umfassende Macht, Hoheit, Ruhm, Gewaltigkeit, Herrlichkeit und Erhabenheit über all seine Schöpfung. So ist dieser Vers alleine eine Glaubenslehre in den Namen und Eigenschaften, welche alle schönsten Namen und die höchsten Eigenschaften enthält. Es ist eine gewaltige Ayah. Warum? Weil hier Allah beschrieben wird, subhanahu wa ta'ala. Allah wird auf beste und schönste Art und Weise beschrieben, wie er vollkommen ist, wie er unbedürftig ist, subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn al-Qayyim sagte, bekanntlich ist seine Aussage, in der er sich lobt und in der er seine Eigenschaften und seine Einzigkeit erwähnt, besser als seine Aussage, in der er seine Gegner tadelt und ihre Eigenschaften erwähnt. Also wenn Allah Azza wa Jal sich lobt, dann ist das viel besser, als wenn Allah Azza wa Jal die Gegner tadelt. Denn hier werden schlechte Eigenschaften erwähnt, dieser Gegner und Feinde Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn er sich lobt, werden vollkommene Eigenschaften und die schönsten Namen erwähnt. Und das ist viel schöner. Daher ist die Sura Al-Ikhlas, Ikhlas was? Qul huwallahu ahad, besser als die Sura Tabbat. Tabbat ist was? Masad tabbat yada abi lahabin wa tab. Ja? Warum? Und von daher macht sie ein Drittel des Korans aus. Welche Sura? Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Und deswegen ist der Vers des Thronschemels, also Ayatul Kursi, besser als jeder andere Vers im Koran. Warum noch einmal? Weil bei Qul huwallahu ahad, da lobt man Allah Azza wa Jal, da erwähnt man seine Vollkommenheit und dass er keine Kinder besitzt und keine Partnerin hat, Jalla Jalaluhu, und dass er keinem gleicht, subhanahu wa ta'ala. Und bei Tabbat yada Abi Lahabin wa Tab geht es um Abu Lahab und wie er in der Hölle sein wird und wie er und seine Frau versucht haben, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Leid zuzufügen. Das heißt, es sind Eigenschaften des Verderbens, die hier erwähnt werden. Viel schöner, viel herrlicher, viel bewundernswerter sind die Eigenschaften der Vollkommenheit, die Eigenschaften der Unbedürftigkeit, die Eigenschaften, die keine Mängel vorweisen. Und das sind die Eigenschaften Allahs tabaraka wa ta'ala. Diesen besonderen Vers liest der Betende nach jedem Gebet, denn Abu Umamah überlieferte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhul al-janna illa al-maut. Allahu akbar. Wer nach jedem Pflichtgebet den Vers des Thronschemels liest, den hindert nichts daran, ins Paradies zu gelangen, nur dass er stirbt. Der braucht nur zu sterben, dann kommt er ins Paradies. Subhanallah. Wie oft lesen wir Ayatul Kursi nicht nach dem Gebet? Und deswegen sagt Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ich habe von meinem Sheikh Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah rahimahullah, möge Allah seine Seele heiligen, mitbekommen, dass er sagte, ich habe es nach keinem Gebet unterlassen. Nachdem ich diesen Hadith mitbekommen habe, habe ich es nach keinem Gebet unterlassen. Du kannst es ja auch auf dem Weg sagen. Du musst ja nicht jetzt sitzen und das aufsagen. Du kannst ja, wenn du es eilig hast, bitteschön, dann geh wieder zum Unterricht, wieder zu deiner Schicht, zu deiner Arbeit, zum Einkauf, auf dem Weg. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Vergeude diese besondere Chance nicht. Die Voraussetzung ist, dass du es nach jedem Gebet machst. Wenn du das nach jedem Gebet machst, die Sünden natürlich nicht machst, dann bist du vorbereitet, dass Malakul Maut in jeder Sekunde kommt. Bitteschön. Ich bin bereit. Ich habe das getan, was Allah Azza wa Jalla mir gesagt. Ich habe mich gereinigt dadurch, dass ich diese gewaltige Aya lese. Umso fataler wäre es, wenn ein Muslim diese Aya nicht kennt. Auswendig. Also das ist nach Suratul Fatiha, ist glaube ich, natürlich mit anderen Suren wie Qul Huwallahu Ahad und so weiter, eines der wichtigsten Sachen, die man auswendig lernen muss, Ayatul Kursi. Und deswegen, Alhamdulillah, beginnt man auch bei Kindern mit diesen Suren und Ayat, also mit Fatiha und Ayatul Kursi. Alhamdulillah, fast jedes Kind, wenn es so allmählich sprechen kann, lernt es Ayatul Kursi, weil der Mensch braucht es für das Ende seines Lebens oder bis zum Ende seines Lebens. Und einen weiteren Punkt gibt es, oder der zeigt, wie wichtig dieser Vers ist, ist natürlich, dass es auch ein Schutz ist vor den Shayatin. Ein Schutz vor den Shayatin, also vor den Djinn, insbesondere eben nachts, wenn man zum Schlafen geht, dass man diese Ayatul Kursi liest, wie die Geschichte von Abu Huraira radiallahu anhu, dass er einen Dieb gefunden hat und er hat ihn gefangen und hat ihm gesagt, ich bring dich zum Prophet sallallahu alaihi wasallam. Da hat er gesagt, nein, bitte, ich habe ihn so arm und so weiter, meine Kinder verhungern und so. Dann hat er ihn gelassen, die erste Nacht, die zweite Nacht. Und jeden Morgen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Abu Huraira, was hat dein Gefangener letzte Nacht getan? Obwohl es Abu Huraira dem Gesandten alaihi sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt hat. Aber es ist Al-Wahi, die Offenbarung. Dann hat er ihm erzählt, ja, ich habe ihn freigelassen, der hat mir leid getan. Und da sagte ihm, er wird noch einmal kommen. Und er kam tatsächlich und er hat ihn gefangen. Und jetzt bringe ich dich zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Da sagt er, bitte, nee, und ich bin arm und so weiter. Am nächsten Morgen, was hat dein Gefangener getan? Und so weiter. Dann, beim dritten Mal, hat Abu Huraira sich vorgenommen, radiallahu anhu, jetzt nichts mehr, jetzt bringe ich dich zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Da sagte er, ich gebe dir einen Tipp, dieser Dieb, sagte er, ich gebe dir einen Tipp. Wenn ich dir diesen Tipp gebe, diesen Ratschlag gebe, lässt du mich dann frei? Dann sagte er, ja. Und das zeigt, wie sehr sie nach Wissen strebten, diese Gefährten. Nicht so wie wir heute, da kommen Leute und lernen ihr Wissen nicht. Oder sie sagen sich, das brauche ich nicht nochmal zu hören, das kann ich ja schon. Ja? Abu Huraira hätte sich auch sagen können, was will denn der mir jetzt beibringen? Oder nicht? So wie viele heute sind, warum kommst du nicht zum Dars? Ne, ich weiß schon, was gesagt wird. Ja und? Und wenn du es weißt, erstens, man sitzt im Dars nicht nur um zu lernen, sondern um Vergebung zu bekommen. Aber so weit denken viele nicht. Man sitzt hier in diesen Halaqat al-Dhikr, in diesen Sitzungen des Gedenkens, denn Allah vergibt dabei die Sünden. Wer an solchen Sitzungen teilnimmt, dem werden die Sünden vergeben. Zweitens, man kann vergessen oder ist man unvergesslich. Drittens, Informationen verankern sich im Gedächtnis nur durch Wiederholung. Das ist eine Kenntnis, die weiß jeder. Das wissen selbst die Tiere. Ja, die machen das zwei, dreimal vor ihren Kindern oder wie man die auch nennt, ja, damit sie wissen, wie sie jagen und wie sie essen, fressen und so weiter und so fort. Das weiß jedes Geschöpf, dass man lernen muss und wiederholen muss. Ja. Aber wen Allah Azza wa Jalla irreleiten möchte, den kannst du nicht recht leiten. Also Abu Huraira hätte sich sagen können, also weißt du überhaupt, mit wem du es zu tun hast? Ich bin Abu Huraira. Ich bin derjenige, der am meisten Hadith überliefert. Aber so waren diese Gefährten nicht. Sie sagen, ah, du hast eine Info, die ich nicht habe. Okay, ich lass dich frei. Subhanallah, stell dir mal vor, ich lass dich frei, nur gib mir eine Info. Und er hat ihm gesagt, lies Ayatul Kursi, bevor du schläfst, dann wird Shaitan dich nicht belästigen und er wird sich nicht nähern. Und dann am nächsten Morgen ging er zu dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam und er sagte ihm, ja Rasulallah, er hat mir dies und jenes gesagt und dann hat er gesagt, er hat die Wahrheit gesprochen, obwohl es ein Lügner ist. Und daraus lernen wir, dass wir die Wahrheit nehmen, egal von wem es ist, wenn wir, und das ist wichtig, die Bestätigung haben aus Koran und Sunna. Ohne Bestätigung aus Koran und Sunna nehmen wir natürlich nicht von jedem. Ist ja klar. Sondern wenn wir die Wahrheit bekommen mit der Bestätigung durch Koran und Sunna und dem Verständnis der Gefährten, dann nehmen wir sie. Nur weil dieser Mensch zum Beispiel einen Fehler hat, soll ich dann die Wahrheit von ihm nicht annehmen? Warum denn? Wenn ich weiß, das was er gesagt hat, jetzt kommt jemand, sagen wir mal ein Käfer, und sagt, es gibt nur einen Gott. Soll ich sagen, du lügst? Nur weil du ein Käfer bist? Nein. Sondern ich schaue, Sekunde mal, im Koran und in Sunna, ist diese Aussage richtig? Ja, sie ist richtig. Also nehme ich sie. Ja? Also zurück zu unserem Thema. Diese Ayatul Kursi ist eine besondere Ayah, die zum Schutz dient für den Menschen. Und deswegen sollte man auch die Ruqya machen, also sich mit dem Koran behandeln, indem man natürlich Al-Fatiha, die auch Al-Shafia, die Heilende genannt wird, und eben auch Ayatul Kursi, insbesondere auch bei kleinen Kindern, gelesen wird. Begonnen hat Allah Azza wa Jal diesen Vers mit dem Glaubensbekenntnis. Allahu la ilaha illa hu. Das ist das Glaubensbekenntnis. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Dieser Satz ist der gewaltigste Satz, den denn er ist der Satz, weswegen Allah Azza wa Jal die Welt erschaffen. Allah Subhanahu wa Ta'ala hat die Welt erschaffen, damit wir ihm dienen, damit wir ihn anbeten, damit wir ihn preisen. Warum hat er es gemacht? Allah wird nicht gefragt, warum er es gemacht hat. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Er wird nicht gefragt, warum er etwas tut, und sie werden gefragt. Allah Azza wa Jalla ist der König, Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, braucht er uns? Natürlich braucht er uns nicht. Natürlich braucht er uns nicht. Aber er ist der Majestätische, Subhanahu wa Ta'ala, und er liebt es, angebetet zu werden, Jalla wa Ala. Also hat er uns erschaffen, wegen diesem Grund, dass wir ihm dienen, Subhanahu wa Ta'ala. Und deswegen hat er die Bücher offenbart und die Gesandten entsandt, damit die Menschheit weiß, Allah muss angebetet werden. Wir Diener und Knechte Allahs Azza wa Jal müssen Allah Subhanahu wa Ta'ala anbeten. Und wegen diesem Satz wird am Tag der Auferstehung die Waagschale, die Waage aufgestellt und die Menschen zur Rechenschaft gezogen. Und wegen diesem Satz wurde das Paradies und die Hölle erschaffen. Sufyan ibn Uyaynah sagte, rahimahullah, Allah hat keinem Diener eine größere Gabe gegeben, als dass er ihm La ilaha illallah beibracht. Das ist die größte Gabe. Stell dir vor, es gibt Menschen, die sagen nie in ihrem Leben La ilaha illallah. Und du bist ein Mensch, dem erlaubt Allah, das jeden Tag zu sagen. Im Gebet, außerhalb des Gebetes. Und deswegen, wer sterben möchte, und sein letzter Satz soll La ilaha illallah sein, der soll das immer sagen. Du weißt nicht, wann du stirbst. Du weißt nicht, ob du jetzt stirbst, nachher stirbst, morgen, übermorgen. Du musst immer bereit sein, wie ein Soldat, der bereit ist, wie ein Feuerwehrmann, der bereit ist, in jeder Sekunde kann ich gerufen werden. So musst du bereit sein, in jeder Sekunde kann Malakul Maut kommen. Deswegen sage ich La ilaha illallah. Sag La ilaha illallah. Ein Muslim muss immer La ilaha illallah sagen. Ja? Und das ist, wie ich schon erwähnt habe, nicht nur der gewaltigste Spruch, sondern auch der einfachste Spruch, denn du brauchst ja dabei nur deine Zunge zu bewegen, nicht mal deine Lippen. Bei Subhanallah, bei Alhamdulillah musst du sogar deine Lippen bewegen, wegen dem Mim und dem Ba und so weiter. Aber bei La ilaha illallah, da, nur die Zunge, La ilaha illallah. Noch einfacher. Subhanallah al-Azim. Und es ist der gewaltigste Spruch. Der beste Spruch überhaupt, weil du hier den Sinn des Lebens immer wieder erwähnst. Danach erwähnt Allah Azza wa Jalla, nachdem er dieses Glaubensbekenntnis erwähnt, Allahu la ilaha illa hu, dann geht es weiter mit zwei besonderen Namen, Al-Hayy und Al-Qayyum. Nachdem Allah im ersten Satz den Sinn des Lebens erwähnt hat, nämlich die Bestätigung der Einzigkeit Allahs in der Anbetung, erwähnt Allah einige Namen und Eigenschaften, die auf diese Einzigkeit hinweisen. Warum ist er derjenige, der angebetet wird? Weil er Al-Hayy und Al-Qayyum ist. Denn wer die Einzigkeit Allahs in seiner Herrschaft, also Ar-Rububiyya, sowie in seinen Namen und Eigenschaften, also Al-Asma' wa Sifat, bestätigt, der muss folglich auch die Einzigkeit Allahs in der Anbetung bestätigen. Das heißt, wer sagt, Allah existiert, es gibt Gott, ja dann bitte schön, dann bete ihn auch an. Und dann unterwirf dich seinen Geboten. Allah erwähnt hier den Namen Al-Hayy. Al-Hayy ist der Lebendige. Dieser Name deutet darauf hin, dass Allah nicht stirbt und daher das Recht besitzt, verehrt zu werden, angebetet und gedient zu werden. Allah Azza wa Jal sagte, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Und verlasse dich auf den Lebendigen, der nicht stirbt, und lobpreise ihn, er genügt als Kenner der Sünden seiner Diener. Im Gegensatz zum ewig Lebendigen, Subhanahu wa Ta'ala, haben diejenigen, die nicht ewig leben werden, nicht das Recht, angebetet zu werden. Und nicht das Recht, dass wir ihnen vertrauen. Wem möchtest du vertrauen? Jemand, der übermorgen sterben kann? Und was ist dann mit der nächsten Woche? Auf wen soll ich dann vertrauen? Sondern vertraue auf denjenigen, der nie stirbt, Subhanahu wa Ta'ala. Der nie eine Schwäche hat. Der nie vergisst. Der nie besiegt wird, Subhanahu wa Ta'ala. Auf den kannst du vertrauen, Jalla wa Ala. Ebenso wenig haben die Verstorbenen das Recht, angebetet zu werden. Aber Allah Azza wa Jalla ist nicht nur der lebendige Subhanah, der somit nicht stirbt, sondern er ist auch Al-Qayyum, also der Beständige, der selbstständig und unabhängig ist und somit keiner Hilfe bedarf. Es gibt Leute, die leben, aber sie brauchen Hilfe. Das heißt, die Tatsache, dass jemand lebt, deutet immer noch nicht darauf hin, dass er unbedürftig ist. Aber deswegen erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala noch dazu, und er ist der Beständige. Das heißt, er lebt nicht nur, sondern er ist auch der Unabhängige, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla sagte dazu, مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Ich will weder von ihnen irgendeine Versorgung, noch will ich, dass sie mir zu essen geben. Gewiss, Allah ist der Versorger, der Besitzer von Kraft und der Feste. Und Allah Azza wa Jal sagte, يَا أَيُّهَا النَّاسِ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. O ihr Menschen, ihr seid es, die Allahs bedürftig sind, Allah aber ist der Unbedürftige und Lobenswürdige. Und deswegen hat Al-Imam Al-Tahawi rahimahullah in seiner Aqidah erwähnt, die Aussage, dass er gesagt hat, Al-Imam Tahawi, er ist ewig lebendig, so stirbt er nicht, und ewig beständig, so schläft er nicht. Und wir machen dann weiter, bin Allah, das nächste Mal in der Erläuterung der Ayatul Kursi. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.